Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich, dass ich wieder hier bin und ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer mittwochs mit einer offenen und freien Themensendung. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei mir unter der bekannten kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Antje. Hallo Antje. Hi. Und du bist 24 Jahre alt. Genau. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, geht um meinen Bruder. Mein Bruder ist letzte Woche oder am 16.10., also letzten Monat, von der Straßenbahn überfahren worden. Vor einem Monat von der Straßenbahn überfahren worden? Ja. Mhm. Wie ist das genau passiert? Also hier in Berlin, der wollte wohl rennen, um die Straßenbahn zu kriegen und soll wohl nach laut der polizeilichen Aussage über die Kupplung drüber gestiegen sein und ist dann halt erfasst, weil meine Straßenbahn genau in dem Moment losfuhr. Mhm. Wie alt war dein Bruder? 33, war 5 Tage vor seinem Geburtstag. 33. Mhm. Ist das ja so frisch, das Ganze, das muss in dir ja im Moment noch wie ein Schock eigentlich sein, deine Gefühlssituation. Ja, ich finde auch, so momentan ist das noch nicht richtig bei mir angekommen. Mhm. Also habe ich noch nicht richtig realisiert, weil die Beerdigung ist auch jetzt erst am Freitag. Ach so, die ist erst am Freitag? Ja, weil sie erst von einem Selbstmord ausgegangen sind. Ach so, dann hat sich das also hingezögert, Obduktion und Und dann haben sie gedacht, nee, das war ein Unfall. Ja. Hm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Ja, war wunderbar. Also wir hatten jetzt eigentlich das beste Verhältnis gehabt von all den Geschwistern. Ich habe ja noch 3. Ja. Und ja, sonst war eigentlich das beste Verhältnis. Ich bin jetzt auch nachdem das passiert ist, erstmal weggefahren. Ja. Hab versucht, mich da irgendwie zu erholen. Da ist es dann zwar mal wieder in meinen Kopf gekommen und alles, aber irgendwie trotzdem noch nicht richtig realisiert. Ja. Wie hast du das denn erfahren und von wem? Ich war zu der Zeit selber gerade in der Klinik, hatte mir gerade eine Behandlung an der Zähne gehabt, musste mich da behandeln lassen. Und mit einmal ruft meine Mutter mich an, da saß ich dann gerade bei mir im Patientenzimmer und sagte, ja, ich soll immer nur von den Ärzten gehen, ich soll auch rum. Und dann hat sie halt nur gesagt, ja, dein Bruder wurde überfahren von der Straßenbahn. Aber da war noch nicht klar, dass er ums Leben gekommen ist. Doch, doch. Doch, das war da schon klar. Am nächsten Tag habe ich halt dann mit der von der Kripo telefoniert und die kommt mir dann halt sagen. Hm. Hat jemand aus eurer Familie oder gar du selbst deinen Bruder nochmal gesehen? Nee, das haben sie uns nicht erlaubt, weil er so entstellt war, dass man ihn kaum noch erkennen konnte. Ah ja. Hm. Wie ist die Stimmung in der Familie? Wie habt ihr darüber gesprochen und wie redet ihr jetzt darüber? Wir reden nicht viel darüber. Meine Mutter, die ist momentan nicht so, dass sie darüber reden tut. Hm. Also. Und sonst mit den anderen Geschwistern, meiner eben Schwester hat Jörg in Kontakt weiter, mit meinem ältesten Bruder. Der hält sich momentan völlig zurück. Ja. Und ja. Also, ist jeder so für sich in seiner Trauer? Und ja, na, ich rede mehr oder weniger nur mit einem guten Freund, also was jetzt eigentlich mein Freund ist darüber. Ja, ja. Aber mit dem bin ich momentan auch im Streit, also hat das nicht gerade allzu viel Sinn. Verstehe. Hatte dein Bruder eine Frau, eine Freundin, eine Familie? Nee, einen Freund. Ein Freund? Genau. Der hatte zuletzt einen Freund. Ja, und hattest du mit diesem Freund auch einen guten Kontakt? Ich habe ihn 2-3 Mal gesehen, mehr aber auch nicht. Ach so, das war dann noch nicht so eng und so. Na, die waren noch nicht so lange zusammen. Mhm, ja. Jetzt ist die Beerdigung, sagst du? Ja, am Freitag. Am Freitag. Das ist ja dann immer noch mal ein ganz schlimmer Tag und eine besondere Hürde, wenn so etwas passiert ist. Welche Gefühle hast du, wenn du am Freitag denkst? Irgendwie halt Angst davor. Mhm. Weil es wird eine Feuerbestattung und der zeigt irgendwie trotzdem Angst. Halt, ich weiß nicht, wie man bekommt und was. Keine Ahnung. Wie ist denn die Bestattung geplant? Wie habt ihr das gestaltet? Mutti hat es organisiert, hat einen Redner da, dass irgendwie ein Lied gespielt wird. Ich glaube, dieses Lied von Henry Masko oder irgendwas. Hm. Und dass ja, das halt eine Feuerbestattung wird. Hm. Hm. Hast du mit deinem Bruder mal irgendwann über den Tod gesprochen oder war das nie Thema? Nee, gar nicht, weil er war auch eigentlich ein total lebensfroh und ein total lebenslustiger Mensch. Ja. Also für einen, deshalb, also wo die mir von der Krippe gesagt hat, Selbstmord, um Gottes Willen, nee, niemals. Hm. So war der nicht. Das ist aber auch wirklich ganz definitiv ausgeschlossen. Ja, jetzt haben sie dann zum Ende Gott sei Dank ganz und gar ausgeschlossen, dass es ein Selbstmord sein könnte. Es war wirklich ein Unfall, ein tragischer Unfall. Ja, leider. Der war halt einfach nur irgendwie rübergerannt, was er hätte nicht machen sollen. War er sofort tot? Nee, er wurde erstmal 10 Meter mitgeschleift und ist dann am Unfall verstorben. Ich könnte mir vorstellen, oder stelle mir vor, dass so etwas, wenn man das als Angehöriger hört, dann nochmal besonders schlimm ist, weil man sich dann vielleicht in denjenigen hineinversetzt, hat er das noch mitbekommen? Ja, ich habe mich auch etliche Male gefragt, was hat der noch mitbekommen, wie hat der das mitbekommen, welche Schmerzen hat der noch durchgemacht und tatsächlich. Aber die Fragen sind ja die man nicht beantworten kann. Man weiß halt nur, dass der Notarzt ihm halt noch Morphium geben konnte, damit er halt nichts mehr mitkriegt. Und was man noch gewusst hat, also was die von der Krippe noch gesagt hatten, dass so irgendein Körperteil, die haben nicht gesagt, was abgetrennt wurde von dieser Blindtram. Achso, das hat man euch genau dann gar nicht gesagt. Die haben auch nur gesagt, dass man ihn schwer noch erkennen konnte. Also deshalb sollten wir uns auch nicht mehr angucken. Was hatte denn Bruder für Pläne? Was wollte er noch tun? Oder was waren seine Träume? Ja, eigentlich, der wollte eigentlich sein Leben, so weit das schon wieder geführt hat. Der war glücklich mit seinem Leben. Er hat in der Theatergruppe mitgemacht. Er hat seinen Freund gehabt. Ja, also eigentlich ein gutes Leben gehabt, eine glückliche Zeit auch erlebt, gerade im Moment. Ja, klar, total lebenslustiger Mensch. Voll herausgerissen aus dem Ganzen. Und dann noch 5 Tage vor dem Geburtstag, also. Und dann 5 Tage vor dem Geburtstag, ja. Hätte am 21. gehabt, am 21.10. Ja. Hast du das Gefühl, dass die, du sagst, du wenn, dann sprichst du mit deinem Freund, aber mit dem gibt es im Moment auch eine Krise? Ja, die haben halt irgendwie, seitdem ich wieder weg von ihm bin. Der wohnt ja so weit weg von mir. Ja. Seitdem ich jetzt wieder bei mir in Berlin bin, naja, es wird irgendwie halt die ganze Stimmung im Arsch. Weil der wohnt in Kaiserslautern. Und ja, aber das heißt dann ja wirklich auch, dass du wirklich für dich auch alleine bist mit all diesen Gefühlen und eben. Und der Trauer. Ich habe ihn ja gebeten, damit er zukommt, wenigstens zur Beerdigung oder irgendwas. Aber hat er ja nicht nötig. Ach, das wird er nicht machen. Nö, er hat es anscheinend nicht nötig. Also er ist momentan sowas von zickig, keine Ahnung, und keiner weiß warum. Seid ihr denn de facto noch zusammen im Moment, oder ist es so? Ja, noch ja. Das schon. Wird so, wenn er weiter so macht mit seinem Verhalten oder irgendwas, dann hält das nicht mehr lang. Antje, ich will mal sagen, dass ich das ganz schlimm finde, wenn der nicht zur Beerdigung deines Bruders kommt, nach so einer Katastrophe, die da passiert ist, dann weiß ich nicht, wie der zu dir und deinem Leben steht. Na, das, was er dazu gesagt hat, zu dem Tod von meinem Bruder, war halt, also der Kommentar war nur, der Tod gehört mir zum Leben dazu. Boah, das ist aber ganz schlimm, finde ich. Ganz schlimm. Finde ich auch ganz übel. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Da gibt es gar kein Wort für, dass jemand, wie kann man denn so reagieren, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat? Es ist genauso, ich war ja bei ihm, bin dann halt abends raus, um mich halt, also da musste ich an meinen Bruder denken, bin rausgegangen, weil ich gar nicht sagen zu heulen, das mache ich nicht gerne vor anderen. Bin dann halt raus, hab mir meine Musik mitgenommen, hab mich dann 20 Minuten außen hingesetzt, kam dann wieder rein, hab ihm halt erzählt von dem, dass ich an meinen Bruder gedacht hab. Und statt er irgendwie auf mich eingeht oder so, sagt dann, na, wer weiß, vielleicht warst du auch nur draußen, um anderen Typen zu treffen. Ich sag, du hast doch, weiß ich, Kerzenknall. Na, weißt du, Antje, dann, also eigentlich, nach dem, was du mir jetzt gerade gesagt hast, würde ich fast nur aufgrund dieser beiden Sätze sagen, dann ist das auch nicht dein Freund. Dann vergiss den. Naja, wenn das mal so einfach wäre. Ja, aber weißt du gerade, ich meine, wirkliche Freundschaften oder wie Menschen zueinander stehen, das beweist sich ja immer in ganz ernsten Situationen. Ja, gerade in solchen. Gerade in solchen. Wenn es einem gut geht, hat man immer 1000 Freunde und alle finden es super und man geht miteinander um und so weiter. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann erkennt man wirklich die Menschen, finde ich. Und wenn der so kaltherzig ist und so wenig mitfühlend, ist das, finde ich, also unter jeglicher, also. Ich fand den Spruch auch unter aller Sau von wegen, aber ist so von wegen, der Tod gehört mit zum Leben dazu. Ja. Gut, wenn einer wirklich alt ist oder was und dann stirbt. Selbst dann sagt man das nicht. Selbst dann sagt man das nicht, wenn man die Gefühle des anderen verletzt. Da spielt das Alter schon fast gar, da spielt das Alter auch keine Rolle. Man muss das immer natürlich respektieren, wenn jemand einen geliebten Menschen verloren hat. Ob der nun 10 ist oder 80 oder 90, das ist immer. Ja, das ist klar. Also, das ist mir klar, aber weiß ich nicht, vielleicht geht er damit auch so leichtsinnig um, weil er selber so ein leichtsinniger Mensch ist, weiß ich nicht, der macht seine Sachen, die er macht, eigentlich ganz korrekt. Der arbeitet ganz normal und auch prima, alles in Ordnung. Nur halt, der geht mit seinem Leben genauso leichtsinnig um und setzt das auch öfters mal aufs Spiel. Also von daher wundert mich das nicht, wenn er so reden kann. Oder meinst du, es ist vielleicht so ein Typ, der einfach auch nicht mit so Gefühlen umgehen kann und deshalb so auf diese laxe Art reagiert? Mit Gefühlen umgehen kann er nicht. Also so richtig zeigen kann er seine Gefühle nicht. Mhm. Aber trotzdem, es ist kein Grund, jemand anders anzugreifen. Mhm. Und genauso ist es halt, dass er versucht, sich manchmal in den Mittelpunkt zu stellen, indem er jetzt, wann war das, vor zwei Tagen, da hatte ich eine Freundin hier, vor zwei Tagen, Heiko jetzt hier, ne, war das vor zwei Tagen? Ja, und dann hat er halt nachts irgendwann geschrieben, über das Internet halt, er nimmt irgendwelche Schlaftabletten. Ich sag, bist du irgendwie nicht normal? So, und er hat dann halt geschrieben, er hat fünf Stück davon genommen, ich hab mir das Zeug über Internet rausgesucht, was das sein soll, hab dann halt dementsprechend die Polizei alarmiert, die gehen zu ihm, rufen mich von da aus an und sagen, ja, er hat gar keine Nahrung genommen. Prima, dachte ich. Ganz, ganz toll. Achso, das war einfach nur so ein Spaß. Die Aufmerksamkeit, ne? Ja. Also, würde ich an deiner Stelle sehr, sehr, sehr intensiv überdenken. Wie lange bist du mit dem jetzt verbandelt? Zwei Jahre. Ja, was das ist und was das für eine Substanz hat. Ich finde, das klingt sehr schlecht, was für deine Trauer anbelangt. Ich finde, das ist wirklich so heftig, was euch da passiert ist. Ja, vor allen Dingen, weil es so flachert. Ich meine, vor allen Dingen, ich habe mich ja gefragt, Mann, warum hat dieser Straßenbahnführer das nicht bemerkt? Hätte er noch leben können? Ja, es gibt immer tausend Fragen, die man da sich als Hinterbliebener fragt. Und deshalb muss man reden. Man muss quatschen. Man muss sich austauschen mit Menschen. Ja, meine Mutter zum Beispiel, jetzt nicht, weil meine Mutter ist momentan fertig, nur sie zeichnet aber nicht so. Ich versuche halt für die anderen Kinder, die wir jetzt sind, und vor allen Dingen für mich als Nesthäkchen, versucht halt immer die Starke raushängen zu lassen. Ja. Aber ich weiß, wie die Innerliche, die kennt meine Mutter. Pass mal auf, Antje, ich finde gut, dass du hier angerufen hast. Das ist zumindest mal so ein Einstieg, dass man redet oder dass du dich auch unterhältst über die ganze Sache. Mhm. Ich würde dir gerne mal von meiner Psychologin so ein paar Infos an die Hand geben von Anlaufstellen bei euch in Berlin. Kannst du machen, ja. Wo du hingehen könntest, wenn du das Gefühl hast, ich muss jetzt einfach mal quatschen. Es geht nicht mehr. Und ich finde, das ist auch legitim und auch notwendig in einer solchen Situation. Ja, denke ich auch. Dass es mal wichtig ist, mal richtig zu reden. Unbedingt. Dann möchte ich dich bitten, aufzulegen. Und die Anja, meine Psychologin, ruft dich an. Mhm. Und ich wünsche dir für den Tag der Beerdigung ganz viel Kraft. Danke. Ganz viel Kraft. Ich wünsche dir alles Gute für deine Sendung und mach weiter so. Sehr lieb von dir. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss, Antje. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, das hier ist unsere Telefonnummer und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Gerhard. Gerhard ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Abend. Guten Morgen, genau. Ich rufe nochmal zu dem gestrigen Thema an. Ja. Meine Schwiegermutter hat halt auch falsches Medikament genommen und das war Kontergan. Und daraus haben sich halt die Schäden ergeben. Deine Schwiegermutter? Ja, genau. Also sprich, meine Frau ist Kontergan geschädigt. Ja, ja. Ja, hat verkürzte Arme, so Hände, die halt ein bisschen eingeknickt sind, so wie das halt üblich ist. Verschiedene innere Schäden an den inneren Organen, an den Gelenken, an den Bandscheiben. Wobei Bandscheiben ist eigentlich schon Folgeschäden. Ja. Folgeschäden von der Behinderung? Ja, die Folgeschäden, die sind halt so gravierend. Ja, ja. Ja, also die sind wirklich, weil da bedarf es einer Schmerztherapie, denn ständig sind Bewegungsschmerzen da oder wenn sie was über längere Zeit macht, dann hat sie halt schwere Schmerzen. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? 21 Jahre. 21 Jahre. Ja. Bist du nicht behindert oder hast du auch eine Behinderung? Auch eine Behinderung, aber die sieht man nicht. Was ist das für eine Behinderung? Darüber möchte ich nicht sprechen. Okay, müssen wir auch nicht. Ja? Wie habt ihr euch kennengelernt und wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt über eine Freundin, über eine damalige Bekannte, die sie kannte und ich halt. Mhm. Und eigentlich ganz normal, ne? Ja. War das denn für dich am Anfang, war das für dich ein Thema, die Behinderung deiner späteren Frau? Ja, am Anfang war es auf alle Fälle ein Thema für mich. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, mit einem behinderten das Mädchen als Freundin zu haben. Ja. Aber als man sich dann näher kennenlernte und dann eben, weiß ich nicht, dann merkte ich halt, dass es eine ganz, ganz extrem Liebe ist. Ja, ja. Und so, ja. Wie hat denn damals so dein Umfeld darauf reagiert, dass du einen behinderten Menschen, also einen Kontergan-Opfer, geheiratet hast? Also mein Umfeld hat da ganz locker drauf reagiert, da gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. Ihr Umfeld natürlich auch nicht. Es ist nur immer so, dass wir waren ja auch noch 5 Jahre zusammen, also das heißt, am Anfang mit ihr zusammen war, da habe ich dann schon mal gemerkt, dass Leute sich umdrehen und schauen und sowas, was in dem Laufe der Zeit auch nicht mehr so auffällt. Also das lief alles sogar sehr gut. ja, erstaunlich und sehr schön, denn gerade in der Zeit, hätte ich mir vorstellen können, gab es bestimmt auch noch viele Vorbehalte oder... Es hätte auch dumme, blöde Bemerkungen geben können und so weiter. Das ist bei euch nicht der Fall gewesen, umso besser. Eigentlich überhaupt nicht, und muss ich auch sagen. Ja, habt ihr Kinder? Ja, wir haben auch Kinder. Und das funktioniert ja dann auch alles ganz, ganz reibungslos? Ja, eigentlich sind wir ganz normal, also, weiß ich nicht, wir haben Kinder und Hund und alles Mögliche. Ja. Nur wurde gestern in der Sendung darüber gesprochen, in den letzten Wochen ja auch sehr viel in der Öffentlichkeit, über die Entschädigung der Kontergan-Opfer. Wie ist das bei deiner Frau? Ja, ich höre halt so oft von ab und zu von Leuten, ja, die Kontergan-Geschädigten, die kriegen ja sogar mehr als sonstige Behinderungen. Ja, als sonstige Behinderte, Entschuldigung. Das ist nicht richtig. Denn jeder, der durch ein Auto zum Behinderten gemacht wird, Autounfall durch ihn zum Behinderten gemacht wird, der erhält von der Versicherung irgendwelche Leistungen. Die Kontergan-Behinderten bekommen eine Rente zwischen 121 und 545 Euro, die jetzt dafür da sein muss, diese ganzen Kosten, die Mehrkosten, die entstehen, und das sind extrem viele. Das sind die Zuzahlungen bei Medikamenten, die Heilmittel oder die Hilfsmittel, vor allem die von der Krankenkasse nicht übernommen werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass im ganzen Alltag, allein in der Wohnung, im Haushalt, ganz viele Dinge anders hergerichtet werden müssen. Das Auto ist umgebaut. Das Auto ist umgebaut, ganz genau. Die Wohnung hat halt, die Küche ist höher und alles sowas. Das kostet halt alles Geld. Und wenn man dann sagt, ja, mit 100, 200, weil die, also wir kriegen da nicht den Höchstsatz, dass man das damit abdecken kann, das kann man halt nicht. Es ist noch nicht mal, ein sogenanntes Kontergan-Kind, also meine Frau wird nicht bis zum Rentenbeginnalter bis 67 arbeiten können, weil man eigentlich jetzt schon weiß, dass eine Versteifung des Körpers stattfinden wird. Ja. Und dann sind ja auch keine entsprechenden Rentenversicherungsbeiträge eingezahlt worden. Und dann kriegt sie halt dann eine Mindestrente oder was. Und das ist halt einfach über diese Haftpflichtversicherung des Grünthalskonzerns oder über den Grünthalskonzern oder über die Bundesregierung jeweils nie berücksichtigt worden, weil die Verhandlungen, die ja geführt worden sind, die sind ja vor 40 Jahren Da dachte man ja noch, die leben bloß bis zum 20. Lebensjahr. Ja, genau, man hat nicht berücksichtigt oder wollte nicht berücksichtigen, dass die Menschen auch alt werden, Gott sei Dank alt werden. Genau. Und man hat die Teuerungsrate nicht berücksichtigt und so weiter und so weiter. Und dabei würde es so viele einfache Sachen geben, die die Politik auch morgen machen könnte. Also zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass man alle sogenannten Kontergan-Kinder in die Pflegestufe 2 einfach einbringen könnte, weil jeder einen Pflegebedarf hat. Ja. Oder zum Beispiel, wenn ich das im Fernsehen letztens da bei euch gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich glaube, Andreas Mayer, kann das sein? Naja, auf jeden Fall, der muss zum Arbeitsamt gehen oder fahren im Rollstuhl und bekommt Hartz IV, weil er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen muss. Das ist ein Witz, wenn einer keine Hände und keine Füße hat, dass denn unsere Gesetze sagen, also jetzt kommst du hier alle Vierteljahre vorbei und wenn ich dir ein Angebot gebe auf dem Stellenmarkt, dann hast du dich da bei der Firma vorzustellen. Also ich finde das unmöglich. Also es gibt da Forderungen sowohl an die Bundesregierung, an die Politik, als auch natürlich, da haben wir gestern ja auch drüber gesprochen und wurde viel gesprochen, die Frage, warum gibt die Firma Grünthal nicht erneut Geld, um die, ich sag mal, wenigen Leute, das sind ja, wir reden ja nicht über Hunderttausende von Menschen, das sind um die 2000, glaube ich. Dass den Menschen erneut geholfen wird. Ja, der Witz ist ja auch noch der, dass, also ein Großteil der sogenannten Konterkrankbehinderten, sage ich jetzt mal, oder Konterkrankbehinderten, rutscht halt ab in die Sozialhilfe, obwohl sie vielleicht auch 10, 20 Jahre lang gearbeitet haben oder auch nicht. Und der Grundkonzern wird einfach immer reicher und reicher. Ja, die verdienen da sehr viel Geld, sollen sie auch, ist ja okay, aber die sollen halt ihrer Verantwortung auch gerecht werden, ne? Ein bisschen. Oder ich erwarte es ehrlich gesagt auch mehr von der Bundesregierung. Ja? Also es ist ja wirklich sehr viel diskutiert worden in den letzten Wochen und ich hoffe mal sehr, dass irgendetwas aufgerüttelt wurde, auch durch die massive Presse, die das Thema jetzt Gott sei Dank mal wieder hatte. Ich hoffe das sehr. Also ich kann dir sagen, es ist viel aufgerüttelt worden. Ich habe mit Frauen gesprochen, die jetzt 70 sind, die noch nie irgendwelche Ansprüche oder Forderungen in ihrem Leben gestellt hatten und jetzt aber sagen, ja gut, meine beiden Kinder, die sind in den 60er Jahren gestorben, die waren auch im Prinzip durch das Mittel Kontergan sind die gestorben und die waren auch davon betroffen, deshalb haben die dann die Renten oder Entschädigung bekommen. Und aber ich habe ja eigentlich da trotzdem in meinem Leben, psychisch war ich da vorgeschädigt, habe dann meine Arbeitsstelle verloren und mein ganzes Leben hat das eigentlich geprägt. Ja. Und solche Leute wären eigentlich bei der ganzen Diskussion dann auch nicht berücksichtigt. Ja, genau, das kommt auch hinzu. Ich würde gerne dich noch was ganz Persönliches fragen, was deine Frau betrifft. Als deine Frau älter wurde und Jugendliche wurde und das verstanden hat, was da vorgefallen ist. Im Jugendalter meinst du? Bitte? Im Jugendalter? Ja, genau. Ja. Ist sie, also deine Frau, mit ihrer Mutter umgegangen? Die Mutter hat es ja nun ohne mit gutem Gewissen eingenommen damals, das Medikament, weil niemand wusste, wie schädlich das ist. Dennoch, gab es vielleicht so verhaltene Schuldvorwürfe, warum hast du überhaupt ein Beruhigungsmittel genommen? Nicht im geringsten. Nicht im geringsten? Nicht im geringsten. Und ich muss auch nochmal sagen, meine Frau ist in der Jugend, in der Kindheit, das ist ja in dem Film dargestellt worden, dass sie so als Außenseiter, als Krüppel und so weiter tituliert worden sind, war damals ein ganz normaler Ausdruck. Aber bei meiner Frau war das alles überhaupt nicht so. Ja. Man wusste in der Straße, sie ist, weiß ich nicht, hat kürzere Arme, das andere hat man ja nicht so gesehen, hat kürzere Arme und sie ist von allen Gleichaltrigen akzeptiert worden, von den Eltern auch. Gott sei Dank, das war sicherlich nicht immer der Fall. Also das war eine Zeit, wo es noch recht herbe zuging, so in der Gesellschaft, unter Kindern und Jugendlichen auch. Kann ich mir auch vorstellen. Wo man schneller mal ein schlimmes Wort auf der Zunge hatte. Genau. Ja. Also Gerd, ich hoffe auch sehr, ich habe es gestern ja auch schon gesagt, dass die große Presse etwas für die Opfer bewirken kann. Meine Bitte bleibt da dran. Ich freue mich riesig, dass der WDR hier diesen Film da, ich glaube, mitfinanziert hat oder ja, nicht, ja. Nicht genau wie. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen. Und bleibt da dran, das ist wirklich wichtig. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Bestelle schöne Grüße und alles Gute an und für deine Frau. Ja, richtig aus. Auf Wiederhören. Tschüss. Liebe Leute, morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema Neid und Missgunst. Wer von uns ist nicht schon mal neidisch gewesen oder missgünstig? Ich möchte gerne morgen mit Leuten reden, die selbst extrem neidisch und missgünstig sind. Entweder dazu stehen und sagen, ja, das gehört zum Leben, das ist auch eine Antriebsfeder für mein Leben, oder die sich dessen auch schämen und dagegen ankämpfen, aber das nicht richtig schaffen. Oder ich möchte auch gerne mit Leuten sprechen, die unter neidischen und missgünstigen Menschen leiden. Das ist ja nun auch ein Thema für sich, wenn man mit Menschen zu tun hat, die vielleicht im täglichen Leben um einen herum sind, sei es in der Familie, im Freundeskreis oder auch auf der Arbeit, von denen man merkt, dass die extrem neidisch sind. Da macht das Leben ja eigentlich gar keinen Spaß mit denen zusammen, weil alles immer verspannt ist. Wenn man denen etwas erzählt, was man vielleicht getan hat, oder wenn man ein Glück hat oder einen Erfolg, und man spürt, da freut sich nicht jemand mit einem, sondern er missgönnt einem das. Also Neid und Missgunst, das ist unser Thema morgen. Ich möchte gerne mit neidischen Menschen reden und mit Opfern von neidischen Menschen. Rund um die Uhr könnt ihr mailen. Oder eben ab 0 Uhr anrufen unter unserer bekannten Nummer. Hier ist Dennis. Dennis ist 25. Guten Morgen. Hallo, ja, Dennis. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht darum, dass ich vorgestern erfahren habe, dass meine Partnerin erpresst wird. Dass die Partnerin erpresst wird? Genau. Das klingt ja dramatisch. Was ist da passiert? Oder was ist es genau? Also, ich sehe das so, dass es Schutzgeld ist. Erklär mal ein bisschen besser. Von wem wird sie erpresst und warum? Ja, und zwar, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar hat sie mir gesagt, also jetzt, wir sind jetzt fast ein Jahr zusammen. Mhm. Und jetzt hat sie endlich mit der Sprache rausgerückt, dass sie wohl vor mehreren Jahren ist sie einmal ins Rotlichtmilieu abgerutscht. Mhm. Und ja, sie wollte aussteigen, weil es war alles nicht so, wie sie es vom Herrn sagen kannte und wie sie es sich vorgestellt hatte. Was heißt einmal reingerutscht? Was heißt einmal? Wie lange war sie drin? Nicht sehr lange. Sie wollte nach kurzer Zeit schon wieder raus, nur es war nicht wirklich möglich. Was heißt kurze Zeit? Ein Tag? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr? So ganz genaue Angaben weiß ich nicht. Ja. Also, sehr lange war es nicht. Auf jeden Fall wurde sie gegen ihren Willen festgehalten dort, übel zugerichtet. Mhm. Und ja, es ist jetzt halt der Preis dafür, dass sie ausgestiegen ist. Sie zahlt eine große Summe seit vielen Jahren ab. Seit vielen Jahren? Ja. Also seit dieser Zeit? Seit dieser Zeit, ja. Wie groß ist diese Summe? Ich sag mal, aus unseren eigenen Sicherheitsgründen möchte ich jetzt diese Summe selber nicht nennen. Aber du kennst diese Summe? Ich kenne diese Summe, ja. Und die ist erheblich? Die ist erheblich, ja. Die hat sie damals, sie hat sich verpflichtet, diese Summe zu zahlen, damit sie quasi ihre Freiheit hat. Darüber weiß ich nichts Genaues. Ich weiß nur, es ist also dieser Preis dafür, dass niemand was davon erfährt und dass ihr, den Kindern und der Familie nichts passiert. Mhm. Den Kindern? Es gibt Kinder? Ja. Sie hat Kinder? Sie hat Kinder, ja. Ja. Wie viel? 2. Wie alt sind die? Die sind 4 und 2 Jahre alt. Ja. So, diese Summe hat sie die damals nicht ganz bezahlt, sondern sie hat zugesagt, dass sie diese Summe bezahlen würde und so abstottert, oder wie? Ja genau, dafür, dass sie aussteigen darf. Das heißt also, eine monatliche Abzahlung sollte dann immer, oder? Ja, richtig, genau. Ja, eine regelmäßige Abzahlung. Genau so. So, und was ist jetzt geschehen? Ja, also das ist jetzt rausgekommen, weil immer weniger Geld war übrig am Ende des Monats, beziehungsweise am 10. kommt der Lohn und am 12. ist nichts mehr da. So schlimm war es jetzt diesen Monat. Rausgekommen? Bei wem? Also ich habe es, auf Nachdruck habe ich es jetzt erfahren. Ja. Es häufen sich die Mahnungen. Ja. Telefonrechnungen werden nicht bezahlt, Stadtwerke wurden nicht bezahlt. Ja. Und ja, mit Widerwillen habe ich es dann jetzt rausgekriegt. Ja. Wie lange muss, oder wie ist denn der Vertrag, wie lange muss sie denn diese Summe zahlen? Also es geht so lange, bis diese Summe bezahlt ist und meines Rechnens nach wären es jetzt noch knappes halbes Jahr. Mhm. Also je nachdem, wie oft sie bezahlen muss und wie viel, das legen die selber fest, die Leute. Ja. Und du sagst, du hast das vorgestern, ist es rausgekommen? Ja, richtig. Hat sie es dir dann erzählt? Ja, nachdem ich ihr Druck gemacht habe. Mhm. Also ich habe ihr gedroht, wenn ich jetzt nicht erfahre, wo das ganze Geld hinkommt, dass ich dann eine Anzeige erstatten werde wegen Unterschlagung. Ja. Hast du den Eindruck, dass sie dir alles erzählt und die Wahrheit? Ja. Mhm. Also ich jetzt, wo ich das erfahren habe, verstehe ich einiges. Mhm. Weil wir hatten jetzt dieses Jahr über ziemlich viele Probleme gehabt. Und so jetzt, wenn ich mir das alles so durch den Kopf gehen lasse, ich verstehe jetzt einiges. Mhm. Aber wenn es so viele Jahre geht und jetzt in einem halben Jahr die Sache beendet ist, dann kann es sich ja nicht mehr um so sehr viel Geld handeln, dass das noch aussteht. Also, ich sag mal, für einen Normalverdienenden ist es noch einiges, ja. Mhm. Aber sie hat das all die Jahre, hat sie das geschafft, das zu zahlen? Nicht immer. Was ist dann passiert, wenn sie das nicht bezahlt hat? Dann muss sie dafür wieder arbeiten gehen. Ach so. Das heißt, sie hat zwischendurch immer auch wieder als Prostituierte gearbeitet? Also ich weiß von einmal, wo sie es machen musste. Also in der Zeit, wo wir zusammen sind. Ja. Vielleicht hat sie dir da auch nicht alles gesagt aus Scham. Das kann ja sein. Ja, das auf jeden Fall. Ne? Sie traut sich jetzt nicht mehr in die Augen zu sehen. Sie hat damit gerechnet, wenn sie mir das jetzt alles erzählt, dass ich mich von ihr trenne. Mhm. Ja, was sind deine so spontanen Gefühlsregungen gewesen, als du das gehört hast? Ja, erstmal geschockt. Ne? Also damit hätte ich am allerwenigsten gerechnet. Nur ich sag mal, ich sehe das so, das sieht nicht jeder so. Es ist ein anerkannter Beruf, ja, und es ist zum anderen ist es Vergangenheit. Vergangenheit. Mhm. Also sie hat jetzt aufgrund dessen, dass sie dir nicht die Wahrheit gesagt hat in eurer Beziehung, hat das jetzt keine großen Risse in dem Vertrauen zu ihr bewirkt? Nein, in diesem Punkt das Vertrauen nicht, nur halt das Vertrauen in puncto Finanzen. Mhm. Wohnt ihr denn auch schon zusammen? Wir wohnen zusammen. Ach so. Und habt so gemeinsame Kasse? Ja, richtig. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Wir wohnen jetzt zusammen seit einem halben Jahr. Ja. Und vorher war es dir nicht aufgefallen? Ja, ein bisschen schon, dass es irgendwie seltsam war. Ja, ein bisschen ist mir das schon aufgefallen. Ja. Ja, es ist natürlich das Problem, ich habe gesagt, dass, gut, ich sehe das nicht ein, dass das von unserem hart verdienten Geld, dass das dann solchen Leuten in den Hals gesteckt wird. Mhm. Nur es ist diese Sache, was halt bedroht wurde. Wenn sie nicht zahlt, geht sie entweder arbeiten oder es passiert der Familie was. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich mich da verhalten soll. Genau, wie gehst du jetzt im ersten Moment mit dieser Drohung, mit dieser Zwickmühle um? Genau, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Mhm. Nein. Mhm. Sie kennt die Leute, sie weiß, wie gefährlich die Leute sind. Ja, richtig. Mhm. Bei der Polizei war sie nie? Nein. Weil sie Angst hatte? Genau. Mhm. Also wenn sie redet, dann weiß ich nicht, was da passiert. Mhm. Hat sie denn Angst, dass jetzt, nachdem du ihr das erzählt hast, nachdem sie dir das erzählt hat, dass du sagen könntest, pass mal auf, das geht jetzt nicht, wir müssen zur Polizei und Klartext machen? Also ich habe ihr gesagt, ich werde nach wie vor zu ihr stehen, ich habe da kein Problem mit und zusammen werden wir das schaffen, ja. Mhm. Weil das geht nicht so weiter. Wenn die Summe bezahlt ist, wer garantiert, dass da nicht noch mehr Forderungen kommen? Also ich halte mal fest, dass so die Liebesverbindung zwischen euch überhaupt nicht angeknackst ist dadurch. Nein. Dass du weiter zu deiner Freundin hältst und auch willens bist, gemeinsam, wie auch immer, einen Weg daraus zu finden. Ja, richtig. Im Gegenteil, die Liebe ist sogar stärker geworden, weil ich sie jetzt besser verstehen kann. Sagt sie denn, sie will auf jeden Fall versuchen, das halbe Jahr das Geld noch zu bezahlen, in der Hoffnung, dass der Spuk dann vorbei ist? Also, wie gesagt, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass da weiter bezahlt wird. Aber sie möchte das? So ganz einigen konnten wir uns da noch nicht. Mhm. Aber ich denke mal, also finanziell ist es auch problematisch wirklich jetzt. Mhm. Wirklich ein ausgesprochen schwieriges Problem? Ja. Wirklich schwierig. Was? Also im Moment sieht es finanziell so aus, dass Weihnachten wahrscheinlich ins Wasser fällt bei uns. Mhm. Ich finde es insofern sehr schwierig, Dennis, dieses jetzt auch hier in der Öffentlichkeit zu erörtern. Ja. Weil natürlich irgendjemand, der in dieser Geschichte mit drin hängt, von der anderen Seite uns vielleicht zuhören könnte. Ja, genau. Deshalb wollte ich auch die Summe nicht unbedingt nennen. Ja, und deshalb würde ich auch ganz gerne nicht jetzt so dir ganz klar sagen, was ich gut finde, was zu tun ist. Hm. Weil wir wollen ja nicht alles hinausposaunen schon im Vorhinein. Ist klar. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir das vertraulich besprechen sollten. Ja. Das werden wir auch machen, das verspreche ich dir. Ja. Nämlich indem wir dich zurückrufen und ein Gespräch unter zwei Ohren führen. Ja, das würden wir dann gleich machen, noch bis 2 Uhr oder kurz nach 2, was du von uns hören. Ja, gut. Und dann werden wir einige Dinge mit dir besprechen, was wir dir raten könnten. Ja. Ja? Okay. So machen wir das, lieber Dennis. Dann bis gleich. Ja, okay. Okay, danke. Tschüss. Sorry. Weiter geht es mit Frage an die Regie. Mit der Gabi. Und Gabi ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Gabi. Ja, hallo. Hallo Gabi. Und was geht's bei dir, Gabi? Ja, ich habe gestern, einen Tag vor unserem Urlaubsabflug heute, meinen Freund mit einer anderen erwischt. Einen Tag vor eurem Urlaubsabflug? Ja, richtig, genau. Dein Freund mit einer anderen erwischt? Ja. Wo hast du die beiden erwischt? Er ist von mir aus in seine Wohnung gefahren, die er immer nicht aufgeben wollte. Weil zusammen wohnen, also zusammen leben ist in Ordnung, aber zusammen wohnen nicht, um seinen Koffer zu holen. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil ich den Koffer eigentlich schon am Montag packen wollte. Ja, da habe ich mir gedacht, ich fahre mal vorbei und könnte seinen Koffer dann gleich abholen. ja, stand bei ihm vor der Tür, es hat niemand geöffnet. Da habe ich mir noch gedacht, er ist vielleicht unterwegs, habe bei ihm angerufen und das Telefon war ausgestellt. Und diese Telefonausstellerei, das kannte ich noch aus der Zeit, als er noch eine andere hatte. Er hatte schon mal eine andere, während ihr zusammen wart? Oder wie? Also, wir sind seit 2 Jahren zusammen oder seit über 2 Jahren, seit 2,5 Jahren. Ja. Und die ersten 1,5 Jahre war er noch in einer anderen Beziehung. Ach so. Das habe ich aber auch erst erfahren, als wir schon 3 Monate zusammen waren. Ah ja. Mhm. Und seit Anfang des Jahres ist eigentlich die andere Beziehung beendet. Aber das, was ja auch noch nicht so lange dann ist, ne? Das heißt, da ist ja viel parallel gelaufen. Richtig, genau. Mhm. Was auch viel Misstrauen aufgebaut hat und was auch viel Vertrauen geklaut hat. Das kann ich mir vorstellen, ja. So, jetzt das Telefon ausgeschaltet. Du hattest die Erinnerung an diese besagten Zeiten. Richtig, genau. Mhm. Ja, daraufhin habe ich sein Handy angerufen und hörte sein Handy dann im Flur klingeln. Dann ist er ans Handy gegangen. Ich fragte gleich sofort, wo ich denn wäre. Achso, du warst im Treppenhaus? Ich stand direkt vor seiner Tür. Die Tür war zu, du wählst das Handy an und hörst das Handy hinter der Tür klingeln. Verstehe. Die Haustür unten war geöffnet. Ah ja. Mhm. Und die Wohnung, und ich stand vor der Wohnungstür. Pikant, pikant. Und da? Ja, und dann ist er an das Handy gegangen, um mir zu sagen, dass er aber nicht da ist. Weil wir hatten schon mal das Thema, dass er öfter telefonisch nicht erreichbar war. Mhm. Und das kannte ich ja noch aus den früheren Zeiten. Aber wenn man so eine Weile schon zusammen ist wie ihr, dann fragt man ja, wo bist du denn jetzt? Richtig, genau. Und was hat er da gesagt? Er fragte, wo ich wäre. Daraufhin habe ich ihm gesagt, ich stehe vor deiner Tür. Ach so. Oder ich bin bei dir zu Hause. Und er sagte nur, ja, aber ich bin nicht zu Hause. Klack, und wurde weggedrückt. Oh. Und das kurz vorm Urlaub? Richtig. Vorm gemeinsamen Urlaub? Richtig. Wo sollte es hingehen? Nach Malaga, wollten wir heute fliegen. Ja. So. Der hat weggedrückt, du wusstest aber, der ist in der Wohnung, oder? Richtig. Ich saß aber schon bald da, 20, 30 Minuten vor der Wohnung, als ich noch dachte, er wäre nicht da, bis ich drinnen dann aber Geräusche gehört hatte. Daraufhin bin ich auch erst auf die Idee gekommen, sein Handy anzurufen. So, und wie ging es dann weiter? Wie? Ja, dann habe ich an die Tür geklopft, nicht geöffnet. Irgendwann habe ich dann gesagt, ich werde hier nicht weggehen. Ich werde hier bleiben, egal wann er rauskommt. Ja, nach einer Viertelstunde hat er dann die Tür geöffnet und da huschte dann so eine Blondine an ihm vorbei. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Breit grinsend. Sie? Ja, die Blondine. Mhm. Breites Grinsen im Gesicht, auch als er ins Handy gegangen war. Ja, ich bin aber nicht zu Hause. Hahaha, klack weg. Die Frau lief mit einem Grinsen raus. Ja. Und er? Gesenkter Blick auf den Boden, grün und weiß im Gesicht. Ja. Wusste gar nicht, wo er hinschauen sollte. Und du? Hast du eine Szene gemacht oder warst du so baff, dass du gar nichts sagen konntest? Ich war baff, ich habe gezittert, ich habe am ganzen Körper gezittert. Mhm. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte. Mhm. Ich war nur fertig, ich war einfach nur fertig, weil das Gefühl, das ich hatte, weil sich das irgendwie bestätigt hatte. Kam es denn dann zu einem Gespräch oder einem Streit zwischen euch? Ja, ich habe ihm dann nur gesagt, ich bin eigentlich gekommen, um den Koffer schon mal mitzunehmen. Mhm. Ich hatte ihm meinen Koffer geliehen und hat dann gesagt, ich werde den Koffer jetzt auch mitnehmen, aber deine Sachen kannst du wieder rauspacken. Ich werde die Reise jetzt stornieren. Und das hast du getan? Ja, er sagte dann, lass uns trotzdem fliegen. Und ja. Reise ist storniert. Ist die Liebe auch storniert? Ja. Ja. Gab es denn nochmal ein Gespräch dann danach, irgendwie ein paar Stunden später? Also gestern war das so in der Art, das Bett war benutzt. Er hatte keine Heizung im Schlafzimmer, sondern nur so eine Art Heizlüfter, den er sehr ungern und selten anstellt. Mhm. Und er war ja auch nur in seine Wohnung gefahren, um den Koffer zu holen. Mhm. Also das Schlafzimmer war total aufgeheizt. Mhm. Offiziell war er zu einem Essen mit seiner Mutter. Also klar, weil der hat ein Nümmerchen mit ihr da geschoben. Ja. Muss man so sagen. War benutzt, da lag ein anderes Duschhandtuch vor der Dusche. Hat er sich geäußert, ob das eine einmalige Geschichte war, ob es eine Prostituierte war oder ob es wer auch immer war? Ich hatte erst vermutet, dass es eine seiner vielen Ex war, weil ich weiß, dass er in einer 10-jährigen Beziehung, die er vor mir hatte, regelmäßig auch Sex mit seinen Ex-Freundinnen hatte. Mhm. Und von der hatte ich erst gedacht, dass es eine von denen ist, aber ich kannte die nicht. Und er sagte, es wäre eine, die er seit 2 Jahren nicht gesehen hätte. Mhm. Aber es ist absoluter Quatsch, weil Er freut sich immer, wenn ich bei ihm übernachte, und Montag war ich bereit, zu ihm zu kommen, und sagte, nein, ich komme zu dir. Da war ich auch schon ein bisschen, da hatte ich eigentlich vermutet, dass er da Besuch hatte. Also eine üble Geschichte. Hast du jetzt richtig Schluss gemacht mit ihm? Ja, ich habe so viele Highlights erlebt. Dass du jetzt die Nase voll hast? Ja. Ja. Ostern ist er mit der Ex nochmal in den Urlaub gefahren. Oh. Ja, weil der war ja sowieso gebucht und da läuft ja sowieso nichts und wer weiß, wann er sich den nächsten Urlaub leisten kann. Verstehe, das sind überzeugende Argumente. Ja, und der nächste Urlaub wird garantiert mit mir sein. Mhm. 4 Wochen später, da hatte ich die Beziehung dann auch beendet. Mensch, Gabi, ich glaube, du hast einen Fehlgriff gemacht mit dem. Ne? Was du mir so erzählst. Ja. Und seit heute klingelt ständig das Telefon. Es tut ihm ja so weh, dass er mir so sehr weh getan hat. Jetzt kommt er angedackelt. Und er würde mich ja so sehr lieben und was weiß ich. Und es wäre ja auch gar nichts gewesen. Die wäre ja gerade eben erst erschienen. Die beiden haben sich vielleicht nur gut unterhalten. Im Schlafzimmer. Ja, man kann sich auch im Schlafzimmer gut unterhalten. Mein Nachthemd lag in der anderen Ecke. Mann, sind das Geschichten. Wie war denn dein Gefühl eigentlich schon in den ganzen Monaten etwas angeknackst zu ihm? Ich habe immer wieder versucht, Vertrauen aufzubauen, weil es immer noch... Hast aber immer wieder einen vom Bug gekriegt, ne? Ja. Und jetzt war so das berühmte Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, richtig. Ja, ja, finde ich auch richtig so. Also, das Schreckliche ist nur, dass er es immer wieder geschafft hat. Ich glaube, ich habe diese Beziehung dieses Jahr schon 4-mal beendet. Mhm. Dass er es immer wieder geschafft hat, wenn er vor mir stand, mich rumzukriegen. Dann sollte er nicht vor dir stehen die nächste Zeit. Dann musst du das verhindern. Ja, toll. Auch beim letzten Mal hatte ich ihm gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Mhm. Dann stand er trotzdem vor der Tür. Mhm. Beim letzten Mal hatte ich ihn dann schon irgendwann nicht mehr reingelassen und bin dann rausgegangen. Mhm. Aber weißt du, ich glaube, irgendwann ist die Verletzung so groß, dass man dann das standhaft durchzieht. Vielleicht war es diesmal jetzt so schlimm für dich, klingt schon wirklich sehr, sehr heftig, was du erzählst. Sehr heftig. Das hoffe ich. Da kann ich dir nur wünschen, dass du diesmal hart bleibst. Denn wer dich so oft verletzt hat, der wird dich auch immer und immer wieder verletzen. Habe ich so ein Gefühl. Ja. Ja. Ja. Gabi, Mann. Jetzt könntest du eigentlich schon das Wochenende schön auf Mallorca verbringen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass es jetzt so gekommen ist und... Das habe ich auch gesagt, ja, dass ich endlich mal die Bestätigung hatte, genau. Wenn ich oft genug so ein komisches Gefühl hatte. Ja, genau. Wenn ich dann ab und zu bei ihm angerufen hatte, wenn er dann mal in seine Wohnung gefahren ist und hat mir dann erzählen lassen, ich würde ihn kontrollieren und er fühlt sich kontrolliert. Mhm. Ich hatte dann gesehen, dass er sich auf Single-Börsen wieder eingeloggt hatte. Ja, das war ja nur, weil er ein Mail bekommen hatte, dass da irgendwas vorlag. Mhm. Das war dann letzte Woche. Also Gabi, versuche standhaft zu sein und halt ihn dir von der Backe. Ja. Ich glaube, je länger das funktioniert, desto stärker wirst du auch. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Hinweis noch auf morgen. Morgen heißt unser Thema Neid und Missgunst. Ich möchte gerne morgen mit richtig neidischen Menschen sprechen, die aus Überzeugung neidisch sind. Leute, die aber auch mit dieser Eigenschaft ringen und die sagen, das ist eine schlechte Eigenschaft und ich schaffe es nicht, aber ich kämpfe da schon gegen an. Und möchte gerne mit Leuten reden, die in ihrer Umgebung arg neidische und missgünstige Menschen haben. Wie lebt es sich mit so neidischen Menschen? Vielleicht ist sogar euer Partner, eure Freundin, euer Freund so gepolt. Wie geht ihr damit um? Also morgen heißt das Thema Neid und Missgunst. Ab 0 Uhr anrufen, rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de. Hier ist Gabi. Gabi, ach, noch eine Gabi. Und die Gabi ist jetzt 39. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Gabi. Um was geht's bei dir, Gabi? Bei mir geht es um ehelichen, sexuellen Missbrauch, seelischen Missbrauch, körperlichen Missbrauch. Ja, alles, was man nur erleiden kann. Das klingt sehr schlimm. Ja. Was genau? Ich habe diesen Mann, der ist ist aus Nordafrika. Aus Nordafrika, mhm. Und habe ihn 1990 kennengelernt. Mhm. Ihn auch ein Jahr später gleich geheiratet. Warum? Warum? Die rosarote Brille. Mhm. Aus Liebe. Mhm. Wollte er nach Deutschland? Er war schon in Deutschland. Ja. Er war Asylant. Mhm. Und wäre auch abgeschoben worden, wenn ich nicht gewesen wäre. Aha. Hat eigentlich im Grunde genommen mir seinen Aufenthalt hier zu verdanken. Hat mich aber trotz alledem geschlagen. Schon bevor ihr verheiratet wart? Nein, bevor wir verheiratet waren, war das ein Mann. Ein Traummann. Aus dem Bilderbuch. Ja. Fing die Misshandlung, die schlechte Seite direkt an, direkt nachdem ihr verheiratet. Bitte? In der Hochzeitsnacht. In der Hochzeitsnacht. Ja. Wir reden jetzt von 1990, das ist ja irre lange her. Ja. Wie lange warst du mit diesem Mann dann verheiratet? Gut, 2003. Bis 2003? Ja. Und habt ihr auch so lange zusammen gewohnt? Nein, ich habe ihn 97, aus meiner Wohnung entfernen lassen. Von wem? Von der Polizei. So schlimm war es. Habe auch das Trennungsjahr beantragt. Mhm. Das aber wiederum immer wieder zurückgenommen. Mhm. Weil er mir immer wieder das Versprechen gegeben hat, er ändert sich. Mhm. Nichts ist passiert. Im Gegenteil. Jetzt haben wir heute 2007. Ja, und ich leite heute noch unter diesem Mann. Dieser Mann taucht immer noch in deinem Leben auf. Er taucht immer noch in meinem Leben auf. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Sohn. Der ist Jugendlicher. Das Alter möchte ich jetzt nicht nennen, weil dann anhand des Alters. Mhm. Ja, ist schon okay. Na? Ja. Er taucht dann auf, wann er möchte. Was taucht er? Er taucht auf, wann er möchte. Ja. Und macht mit mir in der Zeit, wo er hier ist, was er möchte. Was macht er mit dir? Zum Beispiel? Sexuelle Übergriffe. Das heißt, er vergewaltigt dich? Er bezeichnet mich als seine erste Frau. Seine erste Frau? Die ich bis an Lebensende bleibe. Das heißt, du musst ihm sexuell untertan sein? Ja. Du musst das tun, was er sexuell will? Ja. Wenn du das nicht tust, was dann? Ja, dann kann ich jetzt wahrscheinlich nur noch damit rechnen, dass er will seine Ehre wieder zurück. Weil ich ihn verlassen habe? Ja. Und die Eltern dürfen das in Marokko nicht wissen? Der ist da in der Nähe von Marokko her? Ja. Die dürfen das nicht wissen. Wenn du sagen würdest, nein, ich will das nicht, was dann? Dann täte er das sowieso mit Gewalt. Mit Gewalt. Er ist sehr oft gewalttätig schon geworden. Der ist, seitdem ich ihn geheiratet habe, kenne ich nur Gewalt. Das heißt, du bist ganz oft geschlagen worden? Ja. Unzählige Male geschlagen worden? Dass du magersüchtig geworden bist? Medikamentenabhängig. Habe nur noch Schlafmittel genommen und das alles noch über mich ergehen lassen. Mhm. Was er getan hat. Hat er dich schwer verletzt? Seelisch. Seelisch. Körperlich aber auch verletzt? Körperlich. Ich kann keinen anderen Mann an mich dran lassen. Ich habe Angst vor anderen Männern. Es darf mich niemand mal an der Schulter anrühren. Nicht mein allerbester Kumpel. Weil du so eine Angst vor Männern hast, weil er dir so schlimme Sachen angetan hat? Ja. Wenn er dich geschlagen hat, wenn er dich schlägt, wie schlägt er dich? Was macht er? Das ist ihm egal. Überall hin? Ja. Ins Gesicht? Ja. Er tritt dich? Er tritt im Bauch. Er tritt ins Kreuz. Er hat mich ins Gesicht getreten mit Westernstiefeln. Mit Westernstiefeln? Ja, und das mit von einem Steigkappen. Ich habe Zähne verloren, die ich bis zum heutigen Tag noch nicht wieder drin habe. Das ist ja unfassbar erschütternd, was du mir erzählst. Dieser Mann kann heute Nacht auftauchen, kann morgen früh auftauchen, er meldet sich nicht an. Du lebst mit eurem gemeinsamen Kind zusammen? Ja, und der ist schon genauso wie er. Bitte? Und dieser Junge ist schon genauso wie er. Der ist schon beinahe so wie er. Der ist genau. Genauso wie er. Der hat genau das Blut von ihm. Der wird, wenn ich heute einen anderen Mann anfassen würde, einen anderen Mann in meine Wohnung lassen würde, müsste ich mit rechnen, wäre ich hundertprozentig sicher, dass er mich an ihm verraten würde. Ist das Kind schon so weit, dass es dich auch schon schlagen könnte? Ja, er tut mich mit Worten. Hm. Aber er kriegt das auch mit, was sein Vater mit seiner Mutter macht. Ja, er befürwortet das aber auch, weil ich ihn verlassen habe. Hm. Er gibt mir die Schuld, dass ich das nicht mehr ausgehalten habe. Der Kleine gibt dir Schuld? Ja. Hm. Hm. Es sagt sich, ja. Das ist sein Papa. Mhm. Und das bleibt sein Papa. Und er hat mit seinem Papa, jetzt ist er des Öfteren mit ihm alleine auch unterwegs in die Stadt. Ja. Und da wäscht er ihm so richtig den Kopf. Ja. Zum Beispiel, er hat eine zweite Frau. Mhm. Mit zwei weiteren Kindern. Ich bin mit den Kindern gut, ich spreche auch mit dieser Frau, um allen Streit aus dem Weg zu gehen. Behandelt er diese Frau auch so wie dich? Wenn er jetzt an mich nicht drankommt, ja. Muss diese Frau drunter büßen. Muss die Frau drunter büßen. Das heißt, die Frau hat auch Gewalt auszuhalten und schwere Demütigung. Und der Kleine, weil der nicht so aussieht wie mein Sohn, ist ihn aus dem Gesicht geschnitten. Mhm. Und der jetzige, also älteste, also zweitälteste Junge, ist gerade Gegenteil. Gabi. Nicht der Stolz von seinem Vater. Ist zwar auch ein Junge, aber ich habe den Eis gebunden. Sag mal, ich muss dich jetzt mal unterbrechen. Ich bin ganz fassungslos, was du mir erzählst. Wir sprechen über ein 17-jähriges Martyrium. Ja. Oder 16-jähriges Martyrium. Das geht bis zu meinem Tod. Ich habe das gerade nicht richtig mitgekriegt. Seid ihr denn offiziell geschieden? Wir sind hier in Deutschland geschieden. Ja. Aber nach islamischer Art. Seid ihr es nicht? Nein. Ist jemals die Polizei eingeschaltet worden? 21 Mal. 21 Mal. Das war alles damals zu der Zeit noch. Die haben ihn dann immer eine Nacht in Gewahrsam genommen. Also 24 Stunden. Und am anderen Tag war er wieder frei. Das heißt, du hast das Vertrauen schon verloren, dass dir jemand helfen könnte. Die Hoffnung. Ich habe schon kein Ich mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich noch. Ich habe auch niemanden, mit dem ich mich unterhalten könnte. Das wollte ich gerade fragen, wie lebst du? Was machst du? Hast du noch einen Beruf oder geht das nicht? Ich bin zu Hause. Ich sitze fast den ganzen Tag, weil ich nicht meine Wohnung selber sitze ich auf meiner Couch. Und frage mich, was das Leben da so für einen Sinn hat. Von was lebst du? Ich lebe zurzeit von heute auf morgen in den Tag hinein. Ja, und finanziell? Dann bekomme ich Hartz IV. Bin aber körperlich, seelisch so am Ende, dass die Arge da überlegt, mich jetzt so weit runter zu, also so weit zu überprüfen über das Gesundheitsamt, ob sie mir nicht Rehabilitierungsrente geben. Liebst du dein Kind? Ich liebe mein Kind über alles. Mhm. Trotz allem, was jetzt auch das Kind dir schon antut. Aber ja. Das Kind ist ja ein... Das Kind hat den muslimischen Glauben. Und die kann der muslimische Glauben, man sagt ja nicht, dass die Frau schlecht behandelt werden darf. Mhm. Aber die Mentalität der Menschen. Mhm. Mhm. Du hast gerade angedeutet oder gesagt, Magersucht, medikamentenabhängig. Mhm. Wie viel wiegst du im Moment? Ich hatte vor zwei Wochen und zwar 53 Kilo, aber war auch schon weit unter 50. Mhm. Warst du mal in einem Frauenhaus? Nee, ich hatte immer Zuflucht bei meinen Eltern gesucht. Da hat er dich aber gefunden. Dann hat er wieder den guten Schwiegersohn gespielt. Aber deine Eltern werden dir doch wohl hoffentlich glauben. Mein Vater ist schon lange tot. Aber deine Mutter? Meine Mutter schwer krank. Ja, aber die... Also ich habe niemanden, der mir da geholfen hätte. Mhm. Mein Bruder hat ihn so geschlagen. Aber dieser Mensch war nicht zu bändigen. Es war nur Gewalt. Gabi, ich sage es nochmal. Ich finde das so erschütternd, was du mir erzählst. Dass ich im Moment gar nicht vor Zorn weiß, was ich sagen soll. Aber ich weiß nur, dass ich glaube, da kann mir keiner helfen. Doch, das glaube ich schon. Und das geht auch nur mit einer Radikallösung. Du musst sofort aus deinen jetzigen Lebensverhältnissen noch raus. Ja, wo soll ich hin? Zum Beispiel in ein Frauenhaus erst einmal, wo du in einem geschützten Raum bist. Da kannst bin ich auch in Deutschland. Ja, aber langsam. Und dann wenn das so ein schwerer Fall ist, gibt es ja mittlerweile genügend auch exemplarische Fälle, wo Menschen eine ganz andere Identität kriegen, um von dem Täter geschützt zu sein. Aber es muss was passieren. Ich habe ernsthafte Sorge, dass du... Ich gehe innerlich kaputt. Ja, aber wirklich. Innerlich. Dass du körperlich, dass du stirbst oder dass du... Das sagt mein Arzt. Das sagt dein Arzt. Die Hälfte meines Lebens noch besitze. Du bist 39 Jahre erst alt. Ja. Du hast 17 Jahre die Hölle erlebt. 16 Jahre, ist ja egal. Ja. Das heißt, da muss aber ganz schnell, ganz radikal etwas gemacht werden. Aufstand nehmen, habe ich auch geschafft, das eine Jahr. Und dann stand er plötzlich wieder vor der Tür. Das muss so gemacht werden, dass der dich überhaupt nie mehr findet. Ich weiß, das ist alles kompliziert, aber sowas geht und sowas kann man machen. Aber so. Hier in den kleinen Städtchen, wo ich wohne, kriege ich nicht mal irgendwelchen Schutz. Nein, das geht auch nicht in dem kleinen Ort, in dem du da bist. Da müssen jetzt ganz andere Register gezogen werden. Die Sendung ist vorbei. Ich merke. Ja, aber ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich natürlich sofort wieder an. Und wenn alles weiter jetzt im Hintergrund besprechen und... wir werden jetzt gemeinsam überlegen und sehr intensiv überlegen, okay? Und entschuldige, dass ich geweint habe. Aber Gabi. Ich habe niemanden zum Unterhalten. Ja. Nur niemand wird es dir verübeln, dass du weinst. Du legst bitte auf, wir melden uns sofort bei dir, okay? Dankeschön. Bis gleich, Gabi. Ja, tschüss. So, Freunde, das war's für heute in der Technik. Michael Verhoeven. Unser Thema morgen heißt Neid und Missgunst. Ich wünsche euch.